Jo, ein gesundes neues Jahr. Herzlich willkommen beim Podcast von einerhandvoll.de. Gesundes neues Jahr, Nipi. Gesundes neues Jahr, Matze. Das ist Nummer 5 übrigens. Stimmt. Oder Nummer 4? Das Jahr oder der Podcast? Der Podcast. Der Podcast. Das Stimmt. Jahr ist 2007, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Genau, für alle, die es vielleicht in 10 Jahren nochmal hören. Muss ich glatt nochmal mich räuspern, so. Und, alles gut überstanden, Nipi? Ja, klar, Ja. immer. Schön Silvester gefeiert und so, schön geknallt. Also, Ja, also ich Böller. war, als Neuköllner würde ich ja glatt sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, aber ich war eigentlich doch ganz zufrieden mit der Böllerei in Wien. Wie, du hast es gar nicht mitbekommen hier in Neukölln? Das ist ja unglaublich. Nee, ich bin auf den roten Planeten, bin ich erst am, wann bin ich wiedergekommen? Am Mittwoch bin ich erst wiedergekommen. Roter Planet? Naja, hier die ganzen Böller, du musst mal rausgehen, wenn es hell ist, Matze. Dann siehst du, dass die Straßen alles von so einem roten, verbrannten Schwefel überzogen sind hier unten in der Gegend. Echt? Habe ich noch gar nicht gesehen. Das Naja, ist gut. zwischen den Papierschnipseln und zwischen den Hundehaufen zu sehen. Und zwischen den Waschmaschinen und Kühlschränken, die hier überall draußen rumstehen. Und Tannenbäumen habe ich jetzt gesehen Genau. übrigens. Und was noch die Überreste vom Weihnachtsfest sind. Na, die liegen ja hier. Neukölln wird von der BSR doch immer erst im Februar erreicht, so. Echt? Also ich bin heute aus der Tür gegangen und dachte mir so, oi, Little Schweden hier. Haben sie alle Knut gefeiert. Da lag alles außenrum so. Finde ich ganz schön böse. Finde ich nicht gut. Deswegen habe ich ja dieses Jahr und wie letztes Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor und davor mich auch geweigert, einen Tannenbaum zu kaufen. Weil der wird ja eh bloß weggeschmissen. Da kannst du ja so einen zum Wiedereinpflanzen kaufen. Nee, das ist ja doof. Das ist sozusagen wie ein frei lebendes Haustier nur zu Weihnachten zu halten und dann wieder auszusetzen. Einen Hummer so ein ganzes Jahr lang zu züchten und dann Silvester den einfach zu killen und zu essen. Naja. Nee, lass mal. Komm, lass uns mal zu den wichtigen Themen kommen jetzt hier. Okay, Hast du was? dir was vorgenommen, Liebling, fürs neue Jahr? Nö. Nee, du Nö. gehörst nicht zu diesen Traditionalisten? Traditionalisten heißen die. Nee, ich finde es relativ arm so, wenn man einen Neujahrswechsel braucht, um sich was vorzunehmen. Ich meine, man kann sich doch auch einen Monatswechsel oder einen Tageswechsel was vornehmen. Oder muss man da immer so einen Jahreswechsel haben? Für mich hat der halt nicht unbedingt so eine Riesenbedeutung, weil sich dadurch nicht so viel verändert hat. Ja, bis auf die Jahreszahlen, ne? Genau. Ja, bin Und ich ja auch der Meinung, der stimmt schon. Stress ist genauso wie vorher. Ja, das Bloß stimmt die Zeit allerdings. ist kürzer geworden bis zum Abgabetermin. Abgabetermin? Mein Ah, Diplom-Abgabetermin. der Diplomschreiber. Oh Gott, weiterer arbeitsloser Akademiker. Super. Hast du schon eine Wartemarke gezogen Ich habe beim schon Abitur? überlegt, ob man sich als fertig werdender Student auch 3 Monate vorher arbeitslos melden muss. Ja, immer arbeitslos melden. Es kann nur gut sein für ein Arbeitslosengeld. Denke ich doch. Also so hat man uns es früher zumindest erzählt. Ja, ich will's, also ich. Ich werde mich bestimmt arbeitslos melden, um wenigstens mal das Jobcenter in Neukölln besuchen zu dürfen, das größte Jobcenter von Berlin oder von Deutschland. Also musst du nur mit der M41 da runterfahren. Ich feiere da öfter lang, Matze. Ich Okay. kenne mich aus. Ist aber nicht zu empfehlen, früh morgens und spät abends zu fahren, ne? Weil die Busse da immer alle komplett voll sind. Na, du kannst ja auch Kölnische Heide aussteigen. Das machen auch sehr viele. Ja? Dann kannst du einfach von der S-Bahn da hinlaufen. Okay. Das ist ja das Schöne, die haben irgendwie. Es gibt da ein altes Arbeitsamt und ein neues Arbeitsamt. Und die haben ein neues Arbeitsamt gebaut, da direkt an der Ecke von der S-Bahn. Und die ganze Zeit stand das alte Arbeitsamt leer. Also glaube ich zumindest. Und als dann diese Vereinigung von den Sozialämtern und den Arbeitsagenturen kam, haben sie da schwuppdiwupp in dem alten Arbeitsamt ein Jobcenter aufgemacht. Super, das ist doch nachhaltige Entwicklung, würde ich sagen, oder? Also ich meine, wir haben es nicht einfach abgerissen und ein großes Kino hingebaut, sondern haben es einfach stehen lassen und die sagt so, hey, lassen wir das doch mal da. Vielleicht brauchen wir es nochmal. Naja, das ist Naja. eher so Arbeitslosengeld 2 kann so in die alte Hütte gehen und die neuen sind dann so Arbeitslosen 1. Ich finde es sogar so total krass, wie man so diesen Arbeitsmarkt so aufteilen kann in Arbeitsmarkt 1 und Arbeitsmarkt 2. Ja, das ist der Dreck so, die sind halt 2. Ja, gut, mit dem Thema habe ich mich eigentlich noch gar nicht befasst, also, weil ich bin ja noch Student. Ich brauche mich mit den Arbeitslosenämtern nicht rumzuschlagen. Von daher. Aber kommen wir mal zurück zum guten Vorsitzenden. Also du hast keine. Nö. Nö, nö, okay. Also ich habe eins. Also ich habe eh einen Vorsatz. Also es ist kein Vorsatz, also es ist eher so. Doch, einen habe ich auch. Also weniger Blog lesen, mehr arbeiten. Ja gut, jetzt wo du fertig werden musst, ist das wahrscheinlich auch Pflicht. Genau. Also das ist relativ jahresunabhängig so. Das ist eher abgabeterminabhängig. Ja. Ja. Nee, also bei uns ist es ja eigentlich auch kein richtiger Vorsatz so. Also wir haben uns während des Silvesters geschworen, wir gehen in die Muckibude. Das ist jetzt kein Witz. Wir gehen jetzt echt in die Muckibude. Und wo geht ihr hin? Du geht doch nur wegen dieser Frau dahin, oder? Wegen welcher Frau? Na, von der du mir ja im letzten erzählt hast. Ach so, von der? Nee, wüsste ich doch nicht. Ich kenne die ja gar nicht. Nein, ich geh doch nicht wegen einer Frau in eine Muckibude. Na, hör mal, was ist denn das da? Dann wäre das ja schon wieder so ein ekliger guter Vorsatz, den man auch wirklich einhalten muss. Nee. Gehst du dann auch ins Solarium und so? In den Pasitoaster. Nee. Und wo geht ihr? In Wedding oder hier in Neukölln? Muss ich das wirklich sagen jetzt? Sag doch nur den Bezirk. Wir gehen zur Fitness Company Schönhauser Allee. Okay, wenn du es gleich so genau sagst. Ich hätte dir angeboten, hättest du den Bezirk gesagt. Wir können es ja noch rausbiepen. Ach nee, lass mal. Das ist schon in Ordnung. Nee, das ist. Außerdem gehen wir zu so unchristlichen Zeiten, da sind noch Studenten, alle anderen Studenten noch am Schlafen und das richtig arbeitende Volk geht gerade arbeiten. Wieso? Geht hier früh um 6 oder so ins Fitnessstudio? Nee, nach meiner Arbeit. Also wir wollen uns dann so immer so zwischen 8 und 8:30 da treffen. Und dann gehen wir früh morgens um 8 oder 8:30 in die Muckibude. Weil so ein bisschen. Haben die da auch ein Schwimmbad? Also ich meine, wenn wir jetzt mal noch hier eine andere Firma rauskramen. Dieses Alexia-Ding, Gela, war da mal Mitglied, was nicht heißt, dass sie so oft da war. Da an der Hasenheide, die haben ja da ein Schwimmbad und so, das finde ich eigentlich ganz cool, aber ich finde es doch alles ein bisschen teuer irgendwie. Also so Schwimmbäder kann ich eigentlich gar nicht. Will ich auch gar nicht. Du kannst nicht schwimmen. Doch. Aber? Aber ich finde Schwimmbäder ganz schön eklig. Weil da also, jeder rein... Na, unter anderem, ja. Nee, es ist einfach, das ist so eine persönliche Abneigung von mir, Schwimmbäder finde ich... Unheimlich eklig. Denn lieber auf vollgeschwitzten Fahrradsatteln. Und vollgeschwitzten Kunstlederarmdrückbänken und so. Ja, klar, natürlich. Nein, man muss ja immer ein Handtuch mitnehmen, damit man es nicht vollschwitzt. Das ist ja die Bedingung daran, dass du daran darfst an die Geräte, dass du immer ein Handtuch mit dabei hast, was du dann unterlegen kannst. Und wenn es mal richtig nass ist, so richtig. Dann kriegst du wahrscheinlich von der Fitness Company, hoffe ich mal, noch ein neues Handtuch mit dazu. Für 3,60. Nee, ich denke. Wir haben ja morgen erstmal unseren Termin. Habt ihr ein Probetraining? Nein, die erklären uns morgen erstmal die ganzen Geräte. Das ist hier ein Fahrrad und... Genau, und das sind ihre Hanteln. Und jetzt machen sie mal was. Nee, also ich versuche dann, die Leute dazu zu bewegen, dass sie mir mal irgendwie so einen Trainingsplan ausarbeiten, weil ich bin ja dann auch ein bisschen denkfaul. Und ich wüsste nicht, also ich würde mich wahrscheinlich dann 2 Stunden lang auf dem Fahrrad setzen, was natürlich total unproduktiv wäre, wenn ich Armmuskeln brauchen würde. Dann brauchst du einen Armmuskeln? Willst du jetzt immer Axel-Shirts tragen im Sommer? Das mache ich auch so, aber nee, eigentlich eher so Rückenmuskulatur muss mal ein bisschen gestärkt werden und so. Ja, okay, das kann ich mir bei dir gut vorstellen. Echt? Gut. Ja, nee, es ist schon, also so Rückenmuskulatur und dann halt auf jeden Fall auch Kondition, also ein bisschen. Wir haben schon überlegt, ob wir auch einen Spinning-Kurs mitmachen, aber da haben wir uns noch nicht reingetraut, also an die Idee haben wir uns noch nicht reingetraut. Da müssen wir wirklich. Wieso nicht? Auch weil Spinning, glaube ich, ein bisschen anstrengend ist so. Und das will ich nicht. Wenn dann vorne immer einer in die Pedalen tritt und sagt, und jetzt geht's mal den Berg nach oben. Ja, yeah, den Col de la Madeleine oder was weiß ich, die Tour de France nachfahren oder so. Nee. Nee, das muss nicht sein. Also da würde ich dann doch lieber ein richtiges Fahrrad bevorzugen. Also ich stelle mich nicht mit 20 Leuten. Also sportlich Fahrradfahren in Berlin finde ich, das ist irgendwie extrem unschön, weil du bist halt immer in der Stadt unterwegs. Du hast andauernd Ampeln. Du hast andauernd Autos und nein, das stimmt ja nicht. Von der Fahrradfahrerperspektive kann man ja sagen, sind alles nur scheiß Autofahrer, aber umgedreht bin ich ja auch schon oft genug Auto gefahren in Berlin und es gibt auch genug bekloppte Fahrradfahrer in Berlin. Das stimmt allerdings, aber es ist ja so, dass du auch in größeren Waldabschnitten gut fahren kannst. Also so zum Beispiel Grunewald oder sowas kann man sehr gut fahren. Auf den Teufelsberg hochfahren oder sowas. Ja, stimmt, das haben wir auch schon mal gemacht. Das sind super Strecken zum Fahren und ich glaube effektiver als so ein Spinning-Kurs. Denke ich zumindest. Da musst du das aber auch jede Woche machen, oder? Diesen Spinning-Kurs? Nee, was diese so? Teufelsberg-Nummer. Ach so, ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich müsstest du es sogar jeden 2. Tag machen. Und so oft komme ich da nicht hin. Das ist nicht so gut. Na, erzähl mal, Niki, was hast du denn zu Weihnachten gekriegt eigentlich noch? Was habe ich denn zu Weihnachten gekriegt? Ich habe Ich habe Schokolade zu Weihnachten gekriegt. Nein, unglaublich. Und hast du es schon weggegessen? Ja, habe ich alles schon aufgegessen. Dann kommst du mit in eine Muckibude, würde ich sagen. Nee. Nee, ich hab ein schönes Buch bekommen. Echt? Von meiner... Von meiner... Schwägerin. Genau, von meiner Schwägerin. Wie, so die heißt, hat ein Buch geschrieben? Nein, die hat mir ein Buch gekauft. Ach so, okay. Wer hat es denn geschrieben? Keiner. Das ist so eine Sammlung von Geschichten. Mhm. Steht da drüben, habe ich dir ja vorhin schon gezeigt, Matze. Ja. World Changing. Sieht von hier aus auch super aus. Und von da an sieht es sogar noch besser aus. Ja, A User's Guide for the 21st Century. Mhm. Sieht sehr schick aus, schöner Stoffeinband und so weiter. Und so einen schicken Schuber, wo man ihn so reinschieben kann. Und hat auch Seiten. Finde ich total klasse. Ey, das Buch sieht total klasse aus so. Und ey, es sieht von Weitem super aus, hat so einen Schuber. Das ist eine super Beschreibung für ein Buch. Ja, und Seiten mit Zahlen drauf. Echt? Und mit Buchstaben hoffentlich auch. Und Bilder. Und Bilder. Unglaublich. Das schneiden wir mal raus. Nö, das lassen wir drin. Nee. Ja, also da geht es halt um, das ist so ein Themengebiet unterteilt und da geht es halt zum Beispiel so um Society und Städte, Umwelt, Technologien und so weiter. Und da werden dann halt so Projekte vorgestellt auf der Welt, die so gemeinnützig so Sachen machen und so weiter. Okay. In den Bereichen. Und es ist ganz interessant. Hört sich cool an, auf jeden Fall. Ist auch ein sehr dickes Buch, sehe ich gerade. Ja, und das Gute ist halt, da sind halt viele kleine Geschichten drin und es ist halt so wie ein Lexikon, dass man sich das halt einfach mal vornehmen kann und dann einfach mal drin blättern kann und da mal lesen kann. Hm. Cool. Finde ich ganz nett. Und ansonsten, Nibi? Ansonsten hast du nicht weitergekriegt? Nö. Nicht, dass ich mich... Wir haben auch einen tollen Grill bekommen. Wir können ja... Gela hat ja vorhin mal vorgeschlagen, dass wir mal einen Grill-Podcast machen. Ja, das können wir machen. Und... Ich finde es ja auch immer schlimm so, man braucht ja eigentlich gar nichts weiter, oder? Also, was man so geschenkt bekommen haben möchte. Also, es ist bei mir zumindest immer das Problem, beziehungsweise bei uns in der Familie ist es ja immer so, dass frühest oder spätestens einen Monat vor Weihnachten geht's los, so die Anrufe, so, was willst du denn haben? Und wenn man dann wirklich so durchhält und 3 Wochen lang bei jedem Telefongespräch sagt, ah, nee, ich brauche nichts und so, und trotzdem liegen tausende von Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Ist das nur bei mir so? Na, ich glaube schon, Matze. Das finde ich natürlich ganz schön seltsam dann. Also bei uns ist es halt so, weil wir halt so viele sind, in der Familie von meiner Frau, wird da halt immer Yule Club oder Zipfeln, keine Ahnung wie das Wichteln. Heißt. Wichteln. Mhm. Ist doch fast dasselbe. Und dadurch kann man sich halt ein bisschen höher werten, kannst du dir halt ein Geschenk aussuchen. Mhm. Und deswegen war ich jetzt auch zugegebenermaßen nicht so überrascht, weil ich es mir ausgesucht habe. Und die Kinder sind halt davon ausgeschlossen und jeder kann sich halt ein Geschenk aussuchen. Und das finde ich, das ist doch eine nette Sache so. Gut. Und dann muss man halt nicht 1000 Leuten was schenken. Ja. Werden halt Lose gezogen so immer im Sommer. Sehr gut. Ist doch nicht schlecht. Ja, kann ich ja noch von meinem Weihnachtsgeschenk, also was mich wirklich sehr gefreut hat. Es ist ein kleiner Camcorder. Und da jetzt mal mein Aufruf. Also ich habe ja dem Nipi schon erzählt, was wir machen wollen oder was ich damit machen will. Und das Problem ist, seit ich diesen Camcorder habe und diese Idee für diese Rubrik, ist es so, dass ich die Themen nicht mehr finde für diese Rubrik. Also mir schwebt da vor eine Baustelle der Woche. Also Berlin ist ja bekannt als größte Baustelle Deutschlands. Und mir ist vor Weihnachten sind mir an jeder Ecke Baustellen aufgefallen. Aber seit ich diesen Camcorder habe und diese Idee, sehe ich keine Baustellen mehr. Hast du den jetzt immer mit? Ja. Sogar jetzt? Sogar jetzt, ja. Und selbst auf dem Weg hierher, ich bin den gelaufen, von mir zu dir. Ich habe keine einzige Baustelle gesehen. Sind die jetzt alle zum Jahreswechsel fertig geworden? Frage ich mich jetzt mal. Ist ja aber auch egal. Also wenn irgendjemand eine Baustelle kennt, bitte, bitte, bitte, schickt mir mal eine Mail und dann werde ich da hinfahren und werde das Ding mal filmen. Und dann machen wir dann eine schöne wöchentliche Rubrik draus. Ja, also wenn irgendjemand eine Idee hat für eine Baustelle, er kennt eine. Es muss keine riesig große Baustelle sein, sollte aber auch nicht so eine Abdeckung für einen Gulli sein. Ja, also es sollte schon als Baustelle zu erkennen sein. Okay? Ist dann ein Danke. Baustellenschild verpflichtend? Nee, nicht. Aber wie gesagt, es sollte nicht unbedingt so sein, dass dann nur so eine rot-weiße Barke da rumsteht oder sowas. Also das sollte schon als Baustelle, als bauliche Maßnahme zu erkennen sein. Okay. Ja. Gut. Dann wissen jetzt alle Bescheid. Ich hoffe doch mal. Jo. Ansonsten, so, ich mache mal eine Suche-Sendung. Ich suche, falls es irgendjemand gelesen hat, ich suche ein schönes Musikabspielprogramm für Windows. Also es sollte auch sowas ähnliches wie Coverflow haben. Also ich bitte, bitte, bitte wirklich darum. iTunes ist bei mir jetzt gestrichen. Ich finde es nicht gut. Und ich brauche jetzt irgendwie ein schönes Musikabspielprogramm, wo man auch vielleicht die Albumcover mit einbinden kann. Wenn da irgendjemand eine Idee hat, bitte, bitte, meldet euch. Weil dann kann ich das mal machen. Dankeschön. Ja, ansonsten, Nipi, hast du noch irgendwas? Nö, ich suche eigentlich nichts. Wir müssen ja heute auch nicht extra lang machen. Ja. Dann sagen wir mal tschüss. Ja, würde ich auch sagen. Und bis nächste Woche. Auf jeden Fall. Tschüssi denn. Tschüssi.